Engel bringen frohe Kunde, alle Menschen weit und breit. Von den Bergen in der Runde schallt es auch in unsere Zeit.